am Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ist wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Paprika in der Luft. Hey, hallo Nachtschwärmer, heute am Freitag. Dranbleiben. Jede Stunde ein Gewinnspiel. Charlie, das ganz viel Spaß und die Familie des Damenschuhverkäufers. Wie heißt er schon wieder? Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. So sehe ich das auch. Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Wann kannst du losgehen? Ich kann's kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. Kambodscha. Man könnte sich entwickeln. Kambodscha. Freitagsabends. Freihaus. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack. Don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel right? You don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel right? Bandi, wie geht's dir denn heute so? Oder? Ich glaube, heute bekommen wir da Stress miteinander. Wie geht's dir? Vor dem Tag, an dem ich dich kennenlernte, ist das mein schönster Tag. Dankeschön, ey. Gleich wird 22.16 Uhr und jeden Freitag hier Nachtschwärmer Spezial. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the Bobo mit seinem neuen Song und nachschauen, ich hab's kommen sehen. Ich hab's befürchtet. Wir haben eine neue Nummer 1. Uno, dos, tres, cuatro. Ab Montag, 7. November. Meine Damen und Herren, hier ist sie, die absolute Nummer 1. Much more music now. Yeah! What everyone wants to do is count down. 5, 4, 3, 2. Man könnte meinen Fasching geht los. Hier ist der Cotton Eye Joe. Volle Power auf der Dose. Volle Dance Power, das ist die maximale Dosis. Bring it again. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Das meint ihr, der Song gefällt doch allen, ja? Cop Night Show, Rhythmics. An zweiter Stelle ist Saturday Night, Wickfield und Hyper Hyper, Platz 3 auf der Top 100. Und DJ Bobo, die gerade vorgelaufen ist, ist Platz 4. From Cotton Eye Joe. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und ich begrüße den Schuhverkäufer. Hallo, L. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Der legt sich heute wieder mit mir an, hab schon gesehen. Nimm zwei, Charlie 2000 und Blue Box Banking. Geht ab wie eine Rakete. Wenn du das warst. Und 30. Jetzt habe ich gerade noch einen Fehler gesucht. Die muss ich nochmal bringen. Das ist mit der Disco-Version von Snap. One, two, three, four. Welcome tomorrow, Nachtschwärmer. Und dann kommt das Gewinnspiel. We'll be right back. So, das ist die Powerband und die bringt Welcome to Tomorrow. Und ich bringe das neue Gewinnspiel. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Und jetzt aufgepasst, aus diesem Zusammenschnitt suchen wir 5 Interpreten. Und die kleinsten Samples genügen, wenn die nach irgendeinem jemand Bekannten klingen. Gilt das? 01388000. Hier ist unser Gewinnspiel. Oh, yes! Going on. normal? Der Hosenträger ist mal abgerissen. Hätte Dream 22:45 Uhr. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Ich komme zu meiner letzten Nummer. Reality starts to burn. I see a vision of a prophet dressed in black. When it spoke, the voice brought me back. Woke up and my hands are shaking. A rude awakening, but still I'm waiting for a picture to be real or just a joke. Then boom, my mind's filled with smoke. Surprise, the shadows came again. Then a figure said, "You have sinned." As the clock goes tick, tock, and tick, I get up, now it's time to trip. Mental, hardcore, smooth, and erratical. Where my mission goes is mathematical. In the middle of the night, I find the strength on a path in the lyrical wavelength. Breakbeat go. 5, 6, 7, 8, Polizei, gute Nacht. 5, 6, 7, 8, Polizei, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gags, 19, schlafen gehen. Ja, ja, ja, was meint ihr? Das müsste doch reichen. Jetzt will ich's wissen. 0138 8000. Das schärfste Programm gibt's bei uns. Wherever my room. Aha. 22.52 Uhr wird es gleich und ich ziehe mir meinen ersten Kandidaten rein für dieses Gewinnspiel. Das ist der Michael aus Ludwigshafen, der ist 21. Hallo Micha. Hey! Ich, der Nachtschwimmer, muss das wässern. Super, jawohl. Ludwigshafen hat gewonnen. Und das gibt eine CD. Alle anderen auflegen. Nächste Stunde kommt wieder ein Gewinnspiel. Action ist Freitagabend. Action ist Action-Pack. Freitagsabend. Nur nicht umschalten. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action-Pack. Jetzt kommt die Werbung! I want it all. Radio von hier. Radio. Radio Regenbogen. Checkpoint P. Hi. Die bringt's wieder voll. Just the best, die neue ist da. Mit dem Nummer 1 Hit von Modo und den Abräumern von K2 und Snap. 38 Megahits von Dr. Alban, Giovanotti und La Bouche. Forget the rest, take just the best. Die neue Doppel-CD von Areola. Wanna hear some more? Contact Sean Bell at Entertainment and Media. Radio. Highlands. 22.59 National. Nach den Nachrichten geht's weiter. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und ich begrüße den Schuhverkäufer mit seiner Familie. Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Was will ich? Ich war schon tot, bevor ich hierher kam. Ey, das meinst aber nur du. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Kommt bald Winter und die singen von Sommer. Ne? 23:09 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Hier ist euer Charlie, jeden Freitag. Aber ich habe schon wieder technische Probleme. Guck bloß nicht so dumm rum und dreh die Platte um. Und dreh die Platte um. Lalala. Und dreh die Platte um. Ja, ich möchte ja gern. Und dreh die Platte um. Lalala. Und dreh die Platte um. Aber es geht nicht. Und dreh die Platte um, lalala. Und dreh die Platte. Es geht nicht, ich krieg sie nicht rum. Und dreh die Platte um, lalala. Weißt du warum? Es ist eine CD. Hier ist die ganz neue Ace of Base. You're making your own decisions. einer umgebracht? Total verrückt. Powerpack bei Ja. Na, schau mal. Die Technowelle ist im Rollen. Kein alter Song ist mehr sicher. Jetzt kommt alles auf Techno raus. Bin gespannt, was sich da mal Heino anhört. Wir sind gar nicht ganz normal. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Also so geht's nicht weiter, gell? Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei Charlie 2000 im Bluebox Club der Badischen Beamtenbank. That's ihr Waffenstark. Jahre alt, hä? Von Kraftwerk. Hat sich gut gehalten. Uhr, hier ist Radio Ringmung. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Powerplay! Deiner Worte? Noch ein größeres Beispiel? Yeah. musikalische Top-Acts. Reine Unterhaltung, voll schlank und voll gut. Nichts ist unmöglich bei... Schnell, schräg und live. Das wird mit Sicherheit furchtbar. Did some shit that he never should have did, but he paid the price. Live real strife, ruined his life, and live by the knife. Had to learn the hard way, but someday you gotta pay. So what the heck I say? Life in the streets, it ain't easy. All I see is pain and misery. I kneel and pray for the victory. Strength and protection to survive. Life in the streets. Hallo Nachtschwärmer. Wir sind wieder da. Wahnsinn. Der Blue Box Club und Charlie 2000. Die frei mit Zukunft. Everybody talk about pop music. Okay. Yes. volles Programm. Hi! Showtime! Okay. Oh, jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Deutsche Welle Spezial. Mein Apparat, die fährt 210. Wir suchen nicht 5, sondern 10 Interpreten. Das macht Spaß. Ah, das macht Spaß. Aber die kennen ja alle. Unser Gewinnspiel 22.39 Uhr, 23.39 Uhr. Ich bin total verliebt, voll auf Liebe. wird es 23.44 Uhr. Hier ist unser Gewinnspiel. Wir suchen 10 Interpreten. 01388000. Und das geht noch weiter. 1, 2, 3, 4. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Schöne Grüße an alle Nachtschwärmer, die heute bei Radio Regenbogen dabei sind. Hier ist unser Gewinnspiel. Darf man nicht vergessen. Alles klar. voglio viaggiare in Italia, in paese dei demoni. Brigate rosse e la mafia cacciano sulla strada del sol. L'istruzione della lira, gelati motta con brio. Ecco me con ragazza, ecco la mamma di amore mio. Sentimento grandioso per Italia. Nachstimme, da sind jetzt weit mehr als 10. Jetzt möchte ich wissen, bitte ruf mich an, 018-8000. Aber jetzt glühen wirklich meine Leitungen nach Schwemmer. 23.51 und ich habe jetzt rein, denn Ralf aus Heidelberg ist 32 Jahre. Ralf, hallo. Ja, hallo. Zehn in der Breten. Zehn in der Breten, ja, ich fange mal an. Ja. Bliff, Trio, Falco, Hubert K., UKW, Nena, Spider-Murphy-Gang, Dolph, Peter Schilling, Geier Sturzfluch, Ina Deda-Band, Markus. Und das müsste eigentlich genug sein jetzt. Hey, das ist richtig. Eine Zehnung in Heidelberg, Dankeschön. Super stark! Action ist Freitagabend. Action ist Action-Pack. Freitagsabends. Freihaus. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action-Pack. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. six day for what you had is what you missed hand in hand. You know you wish, take a chance, now step this way. Make the move, now seize the day for what you had is what you missed hand in hand. You know you wish. Capella. Die doofe Witze-Ecke. Baba. Was da, mein Bub? Baba, wenn ich mal Liebe mit mir selbst machen will, ne? Was muss ich denn da machen, Baba? Mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur. Du musst doch keine Liebe mit dir selbst machen. Ich will aber. Da musst du mal der Opa fragen. Opa? Opa? Keine Ahnung. Du Sau. Ja, ich. Okay. Our joke's on you! Absolute Timing nach Schwärmer. Jetzt kommen dann die Nachrichten. Und dann kommt nach Mitternacht noch 2 Stunden für den harten Kern für alle Nachtschwärmer. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden. Kurz vor. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer da. Hallo Nachtschwärmer! Wanna hear some more? Contact Sean Bell at Entertainment and Media. Radio. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a snow, me, stand somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Wir haben in dieser Stunde natürlich noch ein Gewinnspiel und nächste natürlich auch, ganz klar, Nachtschwärmer. Ich habe es wieder mit meinem Damenschuhverkäufer, die größte Schuhverkäufer aller Zeiten natürlich, L. Ich wollte dich überreden, morgen zu mir auf die Veranstaltung zu kommen, aber komm. Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. Ja. Komm, sag mal, was du mein Nachtschwärmer. Ich bin Al Bundy. Ja. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Die sitzen vorm Radio L. Und wie gesagt, kommst du morgen? Komm, das wäre ein Riesenspaß, hä? Ich versuche dir das mal so klar wie möglich zu sagen. Wie denn? Ich würde mir eher die Nase mit einem Dosenöffner abschneiden. Ich würde eher im Abwasserkanal nach Äpfeln tauchen. Du kommst also nicht. Ich würde mir eher ein Katheter anlegen von der Größe eines Gartenschlauchs. Ja. Dankeschön, Herr. Oh, no! Bewegt euch, ihr müden Säcke! How low can you go? Müden Säcke! Right back around. It's a rainy day. It's a rainy day. You never know when it's gonna ring, but when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Eis um Sie. Hey, ist das nicht der laut kreischende Wahnsinn? Und wie geht's weiter? In 15 Minuten nach Gemma, nach halb haben wir unser nächstes Gewinnspiel. Oh,

Nachtschwimmer, ihr werdet es nicht glauben. Das ist ab Montag die neue Nummer 1 of Germany. Cotton Eye Joe. Und da hat die Firma Six, die Schallplattenfirma, stimmt nicht, Knaller gelandet. Nach 1-2 Polizei. Da habe ich noch die Dance Charts. Das wurde von Media Control ausgewertet. Und zwar haben die nachgefragt in Schallplattengeschäften, die von Dance-Publikum bevölkert werden und da wird gekauft. Da ist Platz 1, Wickfield, Saturday Night. Platz 2 ist Love Song von Mark O. Platz 3, 1, 2, Polizei. Der Berg ruft Platz 4. Und Sweet Dreams La Bouche ist Platz 5. Das bringt Spaß und geht voll ab. 4 Stunden Charlie 2000 von 10 bis 2. Und immer dabei Blue Box Banking. Forever Young. Blender-Kuh. Das ist einer so ein Nachahmer von 1-2 Polizei. Ich bin mir sicher, da kommt noch mehr dazu. Dieser heißt Mr. Trash. Aha. Dankeschön, Mr. Trash. Aber bitte mit Sahne, mit Sahne. Schwimmer. Nimm 2, Charlie 2000 und Blue Box Banking. Geht ab wie eine Rakete. Rock me steady. Steady. Yeah. 0:36 und jetzt ist wieder Zeit. Wir bringen den Stein ins Rollen. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Wir suchen wieder 5 Interpreten. Hier ist der erste. Move it! Hier ist unser Gewinnspiel. Oh, yes!

ma ma ma ba ba ma ma ma. Well, everybody's heard about the bird. Well, everybody's heard about the bird. Das ist Charlie Aktion. Wer zum Teufel ist Charlie? Jeden Freitagabend nur bei. Starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. I'll rub you like a wave going out while the tide's in. Such a bubblicious heart, and that's an easy smooth with a move to soul dry or greasy. Here is your harmony, here is your friend. Kindred spirit of ethereal blend. You wanna conquer on a journey, sure. I'll take your body on a mystery tour. Disappears as I go lower and lower. I know your final fantasy, but I can repeat that. Starting about me, but you doubt or defeat that. I'm a spiritual dancer, you're emotion, your heart's are ready. Where you wanna go, whatever, lower or on top. I love you down, all around, in and out and all about. I got you drinkable water from your love and I'm so is raining, but inside is wet. Hallo ihr, was geht ab hier? Ja, ja, davon kriegst du nicht genug. Und ich muss euch jetzt was sagen, denn ich hab mich mal geschlagen in den wilden Faschenfragen. Auf dieser Fete war ein Ibo mit einer Frau und der haut mir eine rein, weil ich ihn nannte dumme Sau. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Hab ich zu viel getrunken und habe aus dem Maul nach Whisky vorgestunken. Stuttgart ist geraubt, stehen die Bullen am Eck und ich musste blasen, jetzt ist mein Führerschein weg. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Da war diese Schote, sie sah so gut aus und wir machten so rum und ich nahm sie nach Haus. Die ganze Nacht ohne Bräser ging es tierisch rund. Das Ergebnis ist ein Blonder, Gewicht 6 Pfund. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Aha. We'll be right back. Bartschemann. Nach den Nachrichten kommt ein Song und dann geht's weiter mit dem nächsten Gewinnspiel. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ende der Schallplatte. Bitte bringen Sie den Tonarm in die Ruhestellung. In die Ruhestellung. Danke, gestorben. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf, oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich in der letzten Stunde hier. Wir haben jetzt natürlich nachher noch ein Gewinnspiel und dieser Schuhverkäufer... Ali, wenn du weiter so frech bist, ja, dann wird hier gleich der Bandi Kampfruf erschallen. Nein, Blinklicht! Bandi! Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Thank you. Kambodscha. Und das nächste Gewinnspiel. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Und das ist extra für den harten Kern. Los geht's. 2, 1. 5 in der Briten werden gesucht. Ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht. Full Power. Attention. Schnallt euch an. Das ist richtig, es gibt eine CD für dich. Bleib bitte dran. Du bist die Siegerin. Du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Alle anderen legen bitte auf. Hallo Nachtschwimmer. Die haben Späße drauf, da zieht's dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Unstopped Radio. Charlie 2000 im Blue Box Club. Denn wer schläft, ist selber schuld, wenn er tagsüber arbeitet. Sei vorsichtig, Quatschbacke. Baba. Was dann? Baba, gestern Nacht warst du aber mal lieb zu Mama, gell? Bitte? Gestern Nacht warst du lieb zu Mama, gell? Ich hab mal an der Tür gehört. Du hast an der Tür gehört? Mama hat immer gerufen, oh Baba, oh Baba, oh Baba. Was hast du mit der Mama gemacht? Ja, ich war, wie du es richtig sagst, ich war halt ein bisschen lieb zur Mama. Du warst lieb zur Mama? Ja. Ist aber schön. Kannst du auch mal so lieb zu mir sein wie zur Mama? Zu dir? Wie ja? Zur Mama? Sag mal so lieb zu mir. Bub, das geht nicht. Warum das nicht? Hör mal, du bist 42 Jahre alt, ein Elektroingenieur. Ich kann nicht so lieb zu dir sein wie zur Mama. Das geht nicht. Warum das, nicht? Das ist ganz an der Technik. An der Technik? Ach so. So frag ich mal, du Opa. Opa? Was dann? Bist du mal lieb zu mir? Was? Da kommt keine Antwort nach, Schwärmer. Oje, oje, oje, dann lacht wieder einer. Ja, Freund, ist es schon gut? Der gibt wieder keine Ruhe. Na, schau mal, das ist doch nicht mehr normal, ne? Den dreh ich jetzt in den Kragen um. Gib endlich Ruhe. Aber jetzt pack ich dich. Jetzt. Ihr Radio. Radio Regenbogen. Atmosphäre und Leben pur. Jede Woche bei Charlie 2000 im Bluebox Club der Badischen Beamtenbank. That's it. Affenstark. Sugarjacker. 1.39 Uhr Nachtschwimmerzeit. Und als nächster El Bundy. Muss das sein. Hey, Nachtschwärmer, da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Nachtschwärmer, du bist der allergrößte Schuhverkäufer. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Romance. Freitagsabends, Freihaus. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack. Ja, der liebe Charlie düst auch jetzt bald. Der hat nämlich seine letzten 10 Minuten hier. Aha. Tanze mit mir in den Morgen. Oh la la la la la. Da, da, da. Wir treiben das einfach zu weit. Wow. Geil. Aber jetzt legen wir richtig los hier. Geil. Wird's gleich. Na schon mal, das war's dann. Die letzten 4 Stunden mit einem Charlie. Und das Ganze wurde präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. So, jetzt ist Action angesagt, Freunde. Gib jedem ein Taschentuch und dann kann der Spaß losgehen. Verzweiflung ist unser Geschäft. Hallo, this is Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy boom diggy boom. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy boom diggy. Easy, easy. Every single day. Easy, easy. diggy bong, diggy bong. Das war's dann mit meinem lieben Charlie. Jetzt kommt gleich die Stefanie Jakob und die macht freundliche Wetter. Freundlicherweise gleich das Wetter. Das Wetter für Baden-Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. Heute Nacht haben wir Nebel, 9 bis 5 Grad die Temperaturen. Am Tage dann auch noch ein bisschen Nebel, aber dann steigen die Temperaturen auf 10 Grad und es soll nicht regnen. Sonniges Wetter, die weiteren Aussichten. Sonntag vielfach stark bewölkt und vor allem im Westen des Landes zeitweise Regen. Und am Montag ist es dann wechselhaft mit einzelnen Schauern und die Temperaturen gehen leicht zurück. Nachrichten um 2 Uhr mit Max Lehrer.